Es gibt angeblich eine Insel, von der es nahezu unmöglich ist, ihre Position auszumachen. Mutmaßlich soll sie sich über einen gewissen Zeitraum im Südpazifik befunden haben. Auf der Insel befinden sich historische Gebäude und Ruinen. Eine Örtlichkeit auf der Insel soll geothermische Energie nutzen. Auch strandeten Menschen an bzw. auf der Insel, zum Beispiel per Schiff, per Flugzeug, per Fallschirm oder per Ballon. Als Ursachen wurden oftmals elektromagnetische Phänomene angesehen. Vor der Insel befindet sich mindestens eine weitere kleine Nachbarinsel. Bedingt durch einen Systemausfall auf der Insel gab es eine Entladung, die auf einer Abhörstation in der Arktis als elektromagnetische Anomalie gemessen wurde. Die Vegetation auf der Insel entspricht der eines tropischen Klimas. Es gibt unter anderem Mangos, Papayas, Guaven, Bananen, Passionsfrüchte, Kokosnüsse und Karambolen. Zudem gibt es neben bekannten Tieren auch mehrere unentdeckte Tierarten auf der Insel. Zur Größe gibt es keine klaren Angaben, jedoch soll eine Seite der Insel 24 Kilometer lang sein. Die ausgeprägte Küstenlinie besteht hauptsächlich aus Sandstränden. Es gibt aber auch felsige Bereiche, teils mit hohen und steilen Klippen, die für Schiffe schwer zugänglich sind. Das Inland wird größtenteils von rankenüberdecktem dichten Dschungel sowie spärlichem Wald mit kleinen Bäumen bedeckt. Es gibt mindestens einen Vulkan auf der Insel, der inaktiv ist oder ruht. Um zur Insel navigieren zu können, muss man einen bestimmten Kompasskurs einhalten, da man sich sonst im Kreis bewegt oder störende Effekte wahrnimmt. Klar, um welche Insel es sich handelt, oder? Selbstverständlich ist es... Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 108. Ist es tatsächlich so selbstverständlich, um welche Insel es sich handelt? Podcast-hörende Serienjunkies könnten mutmaßlich einen Hauch irritiert sein. Definitiv ist KRD investigativ hier einer großen Sache auf der Spur. Näheres später in dieser Konserve, die in ihrem Verlauf anredetechnisch überaus anspruchsvoll zwischen du, ihr und wir wechselt. Doch kommen wir zunächst zum Thema Geocaching. GC7 G1GA Project Glückauf 2022. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Wir, in diesem Fall meine Holde und ich, sind urlaubsreif und da ist die Möglichkeit auszuschlafen ein hohes Gut. Auch wollte meine Holde nicht auf ihren Küstenlauf bzw. ihren Sport verzichten. Da muss man schon im Rhythmus bleiben, sowohl lauftechnisch als auch in Tagen, wenngleich die Küste keine 24 Kilometer lang ist. Ich hab dann mal durchgerechnet, ob sich das lohnt. 2 Karten ohne Schnickschnack, 30 Euro. Tagestour hin und zurück ca. 200 Kilometer und 3,5 Stunden Fahrt, 1 Euro pro Kilometer sind 200 Euro. Etwas Essen und Trinken, 20 Euro. Insgesamt rund 250 Euro, um bei Schauerwetter ein paar Stunden auf Zollverein zu verbringen. Klar hätte es Möglichkeiten gegeben, sich draußen unterzustellen und ja, es wäre nett gewesen, ein paar Leute wiederzusehen, die man lange nicht mehr gesehen hat, aber hey, einen Teil derer sieht man ohnehin in Kürze in Nordfriesland. So what? Dazu optional Corona, was uns nicht nur aus Gründen gerade unpassend käme. So schrieb jemand auf Twitter, Menschen... die sich drinnen in einer Halle maskenlos durchs Gedränge schieben, aber dann beim Verlassen der Halle draußen eine FFP2-Maske aufsetzen. Weiß man da Näheres? Hashtag Glückauf 2022. Viele Grüße an dieser Stelle. Da überwogen ganz klar die Gegenargumente, weshalb wir die Karten verfallen ließen. War ja für einen guten Zweck, denn so ein Projekt kostet schließlich. Wir nehmen darum einfach das nächste. 2023, beide Wikingers. Vicky und die starken Männer habe ich als Kind immer geguckt. Von wegen Segel fest anziehen, hart am Wind sein, immer eine Lösung finden. Das war cool. Nur Angst vorm Wolf hatte ich nie. Wenn das der Johannes wüsste, aber der hört das hier ja nicht. Falls doch, schöne Grüße. Okay. Eine fadenscheinige Argumentation, aber ich brauche die Kohle zum Tanken und die nächste Stromrechnung. Scherz. Mal im Ernst, hätten wir noch irgendwelche Zusatzaktivitäten gebucht und wäre das Wetter besser gewesen, wären wir wohl gefahren. oder direkt in der ersten Kurve in die Mülltonnen gebrettert. Am Freitag, den 16.09.2022, wurden nämlich die neulich per Brief avisierten neuen Mülltonnen geliefert. Nicht, dass die alten nicht noch vollkommen okay gewesen wären, aber die werden demnächst eingezogen. Als ich am Freitag nach Hause kam, stand auf der Straße ein LKW und dahinter ein entfernter Nachbar mit seinem kleinen Mercedes-Kompressor Sportcoupé. Der LKW, wer hätt's gedacht, hatte Mülltonnen geladen und zwei Servicemitarbeiter waren damit beschäftigt, die Dinger abzuladen. Fuchtelten auf der Rampe rum, wollten, dass der Coupé-Fahrer ein Stück zurücksetzt. Einem Wunsch, dem er offenbar nur unwillig, dafür aber dann recht unwirsch folgte, was mich zum Hupen nötigte. Mutmaßlich hat er meinen Kühlergrill in seiner Heckscheibe übersehen oder gleich gar nicht geguckt. Jedenfalls setzte er für meinen Geschmack zu zügig zurück und musste hart bremsen. Ob's dann Not tat, dass er ob des Hupens seinen Arm zum Fenster rausstreckte, ich weiß es nicht. Dafür aber ganz genau, wo er wohnt. Als der Daimleraner den LKW umrundet hatte, war für mich der Weg in unserer Straße frei und dank bester Sicht wurde ich später noch gewahr, dass der LKW dort sehr lange stand. Heute Morgen beim Aufziehen der Rollos sah ich eine größere Anzahl Mülltonnen im Abzweig zu unserer Straße stehen. Dort, wo wir unsere zur Abholung hinstellen müssen, standen hingegen keine. Sind das die von oben? Kommen unsere noch oder stehen da oben unsere? Die Neugierde siegte und ich ging den Berg rauf, um nachzuschauen. Tatsächlich standen dort unter anderem 3 Tonnen für uns. Nicht, dass wir eine Info erhalten hätten, nee, die Servicemitarbeiter haben die Tonnen einfach auf die Straße abgeladen, zweireihig in Hausnummern gruppiert und dort standen sie nun. Auf der Straße wohlgemerkt, nicht im Bürgersteig. Nachdem ich, wie erwähnt, unsere Tonnen gefunden hatte, nahm ich die ersten 2 Tonnen mit. Danach holte ich die 3. Sie sind auffallend leicht und machen nicht den wertigen Eindruck der alten Tonnen, die übrigens noch in einwandfreiem Zustand sind. Dafür haben die neuen einen QR-Code auf der Rückseite und desolate Spaltmaße, sprich, die Deckel schließen kaum bis nicht. Insbesondere der Deckel der Biotonne steht vorn einen guten Zentimeter auf. Ein Feature, damit Regen und Fliegen eindringen können und sich die Maden schneller entwickeln? Möglich. Oder damit die Waschbären die leichter öffnen können. Vielleicht hat der Produzent auch gedacht, dass die nicht besser sein müssen als der zukünftige Inhalt. Was weiß ich. Trotzdem bin ich unzufrieden. Eine geliehene Tonne nimmt nicht jeder mit Wonne. Oder gehen die davon aus, dass sich die Deckelösen aufgrund minderwertigen dünnen Materials schnell einschleifen und die Deckel dann schließen? Fragen über Fragen. Und sollte der QR-Code zur Gewichtsermittlung der jeweiligen Tonnen dienen, zahle ich fürs Regenwasser extra. Die hintere Kante abschleifen darf ich mutmaßlich nicht. Sind ja nicht mein Eigentum. Eine vorsätzliche mechanische Beschädigung eines minderwertigen Leihprodukts, das gäb Mecker. Aber ich habe ja noch diesen Heißluftföhn und Waschbetonplatten. Mal sehen, was sich durch thermoplastische Verformung an den Dingern retten lässt. Steine und Steinell. Ich werde berichten. Es folgen ein paar Regentropfen, die sonntags auf mein Schirmchen tropfen. Beim Lavalieren, beim Schrittieren, doch hört selbst. Mal sehen, wie viel Wasser jetzt in dieser tollen Mülltonne ist. Da ist kein einziger Deckel, der hier irgendwie bescheuert. Allein der Unterschied wie eine alte Tonne, ne? Und wie eine neue Tonne schließt. Und dann wibbelt der Deckel nach, das ist doch... Echt. Mann. Wir verkommen hier zu billig. Sollen wir mal... Na guck mal, da stehen ja noch ein paar Mülltonnen. Da können wir direkt mal gucken, wer die noch nicht abgeholt hat. Das ist auch schlecht, ne? Nummer 27. Gucken wir doch mal. Alleine hier vorne schon diese Welle, ne? Eingedellt. Tatsächlich. Ja, also eine Tonne steht hier noch. Ein Nachbar hat wohl keine Lust, sie sich abzuholen. Unglaublich, die Jacke geht noch zu. Ich fasse es nicht. Heute ist Sonntag, der 18.09.2022. Und... es regnet. Also im Moment nieselt es ganz leicht, aber vor gut einer halben Stunde hat es hier ganz ordentlich geschüttet. Die Die Schubkarre und die Rechen bzw. Grashake liegen immer noch da. Und ich habe heute eine Jacke an. Ja, und das nicht ohne Grund, denn es könnte ja regnen. Und ich habe tatsächlich auch einen Schirm dabei. Wenn es also gleich ein wenig Getröpfel oder Geprassel gibt, tja, dann hat uns ein Schauer überrascht. Wir gehen heute die übliche Runde, also Falkenhof, Park, Trimm-dich-Pfad. Nicht den steilen Anstieg über die Treppe. Da passt nämlich der breite Schirm gegebenenfalls nicht durch. Also werden wir heute den ganz normalen Weg gehen. Ich gehe davon aus, da ist heute nicht allzu viel los. Weil heute Weltkindertag ist, hätte im Park eine Menge los sein können, wenn das Wetter mitspielen würde. So scheinen die Aktivitäten in der Sporthalle stattzufinden. Mal sehen, was da im Park so los ist. Aber ich denke, das wird nicht viel sein. Möglicherweise hält auch der Schirm noch eine Überraschung für mich bereit. Der hat lange Jahre in einem meiner Autos gelegen und die letzten Jahre einfach bei uns im Vorraum gestanden. Ich habe ihn aber eigentlich vor Jahren das letzte Mal aufgehabt. Könnte also sein, wenn ich ihn gleich aufmache, dass er über mir zerbröselt. Das wäre ja lustig. Nicht? Aber ich glaube nicht. Ach so. Du videografierst es und ich mache ihn auf und dann rieselt überall buntes Stofffetzen auf mich runter oder was? Hättest du gern. Ja, muss man warm laufen lassen. Das ist ein Mercedes, der ohne warm laufen geht da nichts. Alternativ sind ältere Herrschaften. Der Fahrer hat zumindest ein reiferes Alter. Vielleicht braucht er auch einen Moment, bis er das Gaspedal findet oder die Bedienelemente, keine Ahnung. Wir sind hier auf dem Dorf. Wisst ihr ja. Hier haben sie aber eine ganze Menge von deinen Kastanien kaputt gefahren, ne? Sieht ja hier aus, als hätte hier einer eine Tüte Nüsse verstreut, also so richtig. Eigentlich habe ich ja nie Lust, im Regen spazieren zu gehen. Oder wenn so ein Wetter ist und es regnen könnte, merkt ihr, es fängt an zu tröpfeln. Die Holde sammelt. Er hat es geschafft. Ist ein Schirm vom Berghof, Haus für Arbeitssicherheit, der BGETM trommelt jetzt ein wenig, aber da müsst ihr durch oder vorspulen, tut mir leid, aber es ist heute ein regnerischer Tag, ja. Nein, normalerweise gehe ich ja äußerst ungern bei so einem Wetter, aber man muss ja auch mal üben und wenn es bald nach Nordfriesland geht, wer weiß denn, ob das Wetter dann schön ist, normalerweise, wenn Engel reisen, haben wir ja Glück, aber es könnte dieses Jahr anders sein. Neulich erzählte ich euch ja vom Schild, was hier auf der Rheinstraße steht. Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts. Das steht immer noch da, aber diesmal richtig aufgestellt. Also mutmaße ich, dass da gleich irgendwas an der Straße sein wird. Ich weiß nicht, ob heute wieder irgendwas los ist. Textiltag im Freilichtmuseum, sagt die Holde gerade, ja. Dann wird wohl die Straße nicht restauriert. Ich hoffe, es ist jetzt hier nicht zu laut, aber Sonntag 10 bis 18 Uhr absolutes Halteverbot. Jo. Wir sind gerade im Park an der Lennefe und die hat jetzt wieder das Wasser, was sie normalerweise immer hat. Es gurgelt schön vor sich hin. Die Holde scheint ein Foto zu machen. Aber sie geht heute nicht ins Bachbett, sondern bleibt am Ufer, weil sie sonst nasse Füße bekommt. Heute Wasser wie immer. Ja, das ist 3 Wochen. Wie Die Schaltafel liegt immer noch im Wasser und in der Mitte des Teichs schwimmen Enten im Kreis. Wie letzte Woche sind die Wegränder des Trimmdichtpfads wieder von Wildschweinen aufgebrochen worden. Die haben ja ordentlich gewühlt auf der Suche nach Eicheln. Und im Gegensatz zur letzten Woche sieht man heute kaum Leute. Weder mit Hund, noch spazierengehend, noch mit dem Fahrrad. Auch Jogger und Stöckler. Ja, es ist, kaum redet man drüber, kommt einem einem Hund entgegen. Aber naja, auf jeden Fall wesentlich weniger als sonst um diese Zeit. Morgen. Bitte? Es ist nicht kalt. Es ist angenehm. Wäre der Gegenwind nicht, würde ich schwitzen. Guck mal, wir werfen sogar Schatten. Ich glaube, die Sonne hinter uns kommt raus. Es wäre bei der derzeitigen Feuchte eine Katastrophe. Dann würde ich unter diesem Schirm mit meiner persönlichen Nebelglocke gehen, weil ich so von unten hochfeuchte und dann drückt sich das so runter. Wie das was? Das Tartar unter der Rauchglocke in Door Number 8. Ja, eine schöne Erinnerung, wenn du mit den richtigen Leuten in der richtigen Lokalität essen gehst. Genau das kann sehr schön sein. Apropos die richtigen Leute. Wir hätten gestern auch die richtigen Leute treffen können. Nämlich auf dem Giga auf Zeche Zollverein. Aber wir waren ja nicht da, aus verschiedenen Gründen, die ich ja schon im Vorfeld dargelegt habe. Oder jetzt vielleicht gleich reinschneide. Das weiß ich noch nicht. Man kann es ja noch im Nachhinein irgendwie arrangieren. Ja, mach halt mal ein Video. Das ist ein ganz normaler Tauwurm. Die haben wir früher zum Angeln genommen. Von der Brücke runter. Das waren diese Würmer. Die hatten wir gesammelt und dann in so eine Rama-Dose oder irgendeine Margarinedose, ist ja vollkommen egal, getan. Ich habe die dann in Bayern an die Bank gestellt, seitlich, also an so eine Sitzbank bei unserem Grundstück. Und dann kam die Sonne rum und hat den ganzen Tag auf diese geschlossene Dose mit diesen Würmern drin gestanden. Ich war Kind. Ja, und als wir die dann den nächsten Tag aufgemacht haben, rochen die sehr interessant. Also, das war nicht mehr feierlich. Nichtsdestotrotz haben wir dann in der Nacht von der Brücke runter 12 große Aale gefangen, weil die stehen anscheinend auf diesen Geruch und diesen Geschmack. Der Hammer. So, jetzt hole ich mir hier ein Ästchen. Dann hole ich den hier von der Strecke runter, weil sonst kommt der nächste und... Ja, danke. Ja, nicht immer nur aufs Handy gucken. Gucken, was der alte dicke Mann macht. Ich habe einen riesen Schirm. Musst du einen Schritt zurückgehen, sonst ersteche ich dich mit diesem Schirm. Das wäre schade. Heute Morgen beim Frühstück hat mir meine Holde erzählt, dass jemand versucht hat, einen meiner Caches zu finden, aber dabei wohl nicht sehr erfolgreich war. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich angeschrieben werde. Und ich habe schon eine ungefähre Vorstellung, woran es gelegen hat. Ich gehe nämlich davon aus, weil der in der Regel ein- bis zweimal im Jahr gesucht wird, dürfte noch alles da sein. Die meisten Stationen sind auch unkaputtbar, weil natürliche Gegebenheiten hat man sich möglicherweise vermessen. Jetzt kommt vielleicht doch die Sonne wieder raus. Ich dachte, was ist denn da vorne? Aber das sind ja hier Siloballen und zwar richtig, wa? Haben die Kapelle in Siloballen eingepackt? Nee, ist hinter der Kapelle, ne? Oder? Ja, aber hier unten steht der Mais noch. Ja, und richtig geil hier der Anhänger mit dem mobilen Hochsitz in Schussrichtung Maisfeld. Hier hätte auch ein T-Shirt gereicht. Ich glaube, das sind noch so die Reste von Corona. Kaum geht's hier einen Berg hoch, schwitze ich wieder wie ein Schwein. Mann, Mann. Der Debudi, der war jetzt in Pyrenäen. Auf Urlaub. Und da hat er Locust gehabt und Komoot. Ne? So als Apps. Und mit Locus hat er sich, also er hat da einen sehr schönen Artikel auf seiner Website geschrieben. Mit Locus war das so ein bisschen suboptimal, weil er da gut sehen konnte, wie weit was weg ist. Aber die Höhenmeter, die hat er damit recht falsch eingeschätzt. Und das war dann wohl nicht so prickelnd. Das muss wohl mit Komoot wesentlich besser gehen. Ja, und dann hat er irgendwie die beiden Sachen miteinander verquickt, kann man da auf der Seite ganz gut lesen. Ist überhaupt ein recht schöner Bericht. Aber das könnte vielleicht deine Frage beantworten, wie sinnvoll Komoot ist oder auch nicht. Weil da hatten wir neulich einmal drüber geredet. Die ist super. Von allem, was ich höre, das weiß ich. Mir geht es um die Berechtigung, zu Hause telefonieren. Was eher so dein Part ist, dann weiß ich nicht, ob ich das sehe. Ja, ich hatte die mal kurz auf dem Rechner, nicht auf dem Rechner, auf dem Handy, aber ich habe sie dann wieder runtergeschmissen, weil ich brauche sie hier eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, inwiefern, ja gut, für manche Sachen braucht man dann halt auch die Berechtigung, ne? Aber was die jetzt wirklich abruft, da habe ich mich nicht so mit auseinandergesetzt. Mittlerweile kannst du doch mit dem Handy irgendwelche Berechtigungen selektiv abschalten, oder? Versuchen sich alle unterzustellen. Unter dem bisschen. Wieder die Rippen rausgucken bei den Tieren. Ist doof, ne? Regnet. Tja, auch lustig, ne? Hier dieser Wasserbehälter und hinten ist eine Badewanne angeschraubt. Weil wenn man sieht, wie saftig hier wieder die Wiesen sind und grün. Und wenn ich dann auf unseren Acker gucke. Ja, geht aber auch wieder. Ja, aber bis die den Zustand hier haben, das dauert. Meinst du von der Länge? Sieh hier, der ist genau wie unser. Aber wir tun ja auch nicht so viel Gülle fahren, ne, bei uns auf der Wiese. Es sitzen drei Saatkrähen auf der Wiese. Und eine sitzt auf der Bank. Auf der Lehne. Hier oben, wo der Fußfall zwischen den beiden Bäumen steht. Regenidylle. Und auf den abgeernteten Maisfeldern sind Tauben. Da hätte ich dann eher die Saatkrähen erwartet, aber nun gut. Hier liegen noch ein paar Maiskolben am Rand, so Stücke. Zwei, drei, vier, fünf Esel. Ne, das da hinten ist ein Pony, ne? Vier Esel und ein Kurzohr. Nicht zu windig. Mal einen Schirm zumachen. Das ist dann nachher kaputt. Und so schlimm regnet es ja im Moment auch nicht. Nur so ein Hauch. Mutmaßlich aufgrund des Wetters tut sich heute auf den Tennisplätzen nichts. Auf dem Fußballplatz tut sich auch nichts, aber da unten ist eine Bude und da stehen zwei Personen drin. Sind das die, die Burger machen? Ja, Und da ist niemand, aber auch niemand, der da kaufen geht. Was interessant ist, es stehen einige Autos bei den Bogenschützen rum. Aber schießen tut halt niemand. Ja, es ist Weltkindertag, wer auch immer hier etwas schnuppern möchte. Aber da schnuppert sich nichts. Die Scheiben der Bogenschützen sehen noch ein wenig derangiert aus. Was man nebenan hört, ich mutmaße, dass auch die Lindlerer Schützen des Schützenvereins etwas aufgebaut haben. Denn dem Klang nach wird hier mit Luftgewehr geschossen. Ich stehe jetzt hier am Freizeitparkeingang. Hier ist eine Hundekot-Tüten-Spendekiste. Und da steht drauf, wir starten einen neuen Versuch, 6.9.2022. Bitte entnehmen Sie höchstens ein bis zwei Beutel für Ihren Spaziergang. So ist gewährleistet, dass in diesem Automat auch auf Dauer mit Ausrufungszeichen für jeden Hundebesitzer Beutel zur Verfügung stehen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Danke, bitte diesen Zettel hängen lassen. Danke. Wenn die Tüten leer sind, bitte Info an Lindler Touristik. An der kleinen Turnhalle ist kindertechnisch einiges los. Die meisten sind aber drin, was auch immer da drin passiert. Aber es scheint doch ziemlich angenommen zu werden. Heute allerdings Indoor, weil draußen geht ja nicht viel. Ja, ist der Mannschaft. Sagen, sollen wir da mal hingehen? Lass uns da mal hingehen. Lass uns mal zum DRK gehen. Direkt hier durch. Mal gucken. Ah, sieht aber nur nach Mannschaftswagen aus. Ich vermute mal, dass die wahrscheinlich in der Halle sind. Ja. Ja, in die Halle gehe ich jetzt aber nicht rein. Bonn, Gladbach, Aachen, Wiesbaden, Siegburg. Allerdings weiß man jetzt nicht, ob die in das Freilichtmuseum gehen oder wirklich hier auf dem Kindertag sind. Dennoch ist Lindler heute wieder ordentlich besucht. Das war aber richtig Kirchspring. Ja, war ein Firmenwagen, was oder so. Das musste morgens mal sehen. Also ich stehe ja morgens, dann siehst du ja auch, dass die Durchgangsampel dann schon rot ist, aber dann fahren immer noch irgendwelche Autos. Ja, hier in der Ampel könnte man richtig Geld machen mit Rotlichtverstoßen. Ist mir doch egal. Genauso bei uns oben in der Betonschlucht, da könnten sie Geschwindigkeitsverstoße und am Oelchens Hammer hält eigentlich niemand. Ja, niemand ist übertrieben, aber an diesem Stoppschild hält vielleicht jeder Fünfte an der dicken weißen Linie. Der Rest fährt einfach durch. Gerade morgens würde sich das sehr lohnen, im Endeffekt doppelt, weil die Polizei könnte ja die Personen dann anhalten, die praktisch das Stoppschild überfahren. Das dauert dann A lange, die kommen zu spät zur Arbeit, kriegen Punkte und müssen löhnen. Das lohnt sich richtig. Zumal ich auch das Gefühl habe, wenn du hier durch einen Ort fährst, also es wird ja erwartet, dass du in Ortschaften mindestens 50 fährst. Ansonsten wirst du ja angehupt oder genötigt, wenn du in der Wolfsschlade bis zum Ortsausgangsschild exakt 50 Tacho fährst. Dann drehen die hinter dir komplett frei. Falls du jetzt glaubst, das Thema Geocaching wäre dank des Mülltonnen-Exkurses und des sonntäglichen Spaziergangs vorbei, weit gefehlt, denn Esel und Teddy haben die Ultima Ratioaktive Geocaching-Podcast-Episode veröffentlicht. Geopatra und die mehrfach genannten Koordinaten. Oder That's not a cache, it's geotrash. Kann man hören, danach die Koordinaten duckducken und den an dieser Stelle befindlichen Geocache finden, sofern sich dort einer befindet. Vielleicht sind die Koordinaten einfach nur fake und da ist nix außer einem Abstandskonflikt. Wer weiß das schon? Zollvereinlichem Gezwitscher zur Folge gibt es allerdings ein neues Spiel im Spiel. Wie ich auf Twitter lesen durfte, hat Martin es erfolgreich in Essen ausprobiert, vielleicht sogar höchst selbst erfunden und das geht so. Zitat: Lege einen Travel Tag auf den Boden und wette, wie lange es dauert, bis ihn jemand aufhebt. Wer am nächsten dran ist, hat gewonnen. Zitat Ende. Je nachdem, um was man wettet und nach Anzahl der zur Verfügung stehenden Tags, könnte sich das Spiel auf einem Giga-Event in kürzester Zeit als recht lukrativ erweisen. Wenn es hingegen nur um den Spaß an sich gehen soll, hätte ich die Sekundenkleber-Variation der Kindheit bevorzugt. Man klebe einen unaktivierten Travel-Tag an unbedenklicher Stelle auf den Boden. Wichtig ist, dass der Tracking-Code lesbar ist. Wir klebten in unserer Jugend am Rande bemerkt immer 10 Pfennig aufs Pflaster. Für die nachfolgende Tag-Wertung empfiehlt sich im Vorfeld den Tracking-Code zu notieren. Dann kannst du eigentlich gehen, denn der Rest erledigt sich quasi von selbst oder nie. Bei einem Giga würde ich klar noch bleiben und ein Weilchen zugucken. Platz 3 erhält die erste Person, die ihn anschließend als Discovered lockt. Das funktioniert selbstverständlich erst dann, wenn Platz 2 feststeht. Das ist die Person, die ihn kleben lässt und auf ihren Namen aktiviert, was erfahrungsgemäß dauern könnte. Platz 1 erhält die Person, die den Tag ablöst und mitnimmt. Sollte sie ihn allerdings nicht mehr aktivieren können, weil Platz 2 das schon tat, steigt Platz 2 auf und Platz 1 fällt auf Platz 2 zurück. Der Wahnsinn, oder? Da wäre es natürlich voll total schade, wenn diese herzerfrischende Geschichte aus dem Dosenwunderland nicht erzählt würde. Darum erhält sie, sobald die Plätze 1 bis 3 feststehen, eine ausreichende Würdigung in Form eines Mystery Geocache namens die 3 Platzierten und der klebende Tag. Oder die 3 Platzierten und das klebende Tag, je nachdem, was man bevorzugt. Um diesen Cache zu finden, benötigt man den Tracking-Code des Travel-Tags und die 3 Namen der Erstplatzierten. Wie man da drankommt, ist vollkommen egal. Man kann sich die Geschichten auch einfach erzählen lassen. Zum Beispiel in einem Podcast von Esel und Teddy, der schweigenden Mehrheit 2,5 oder gleich hier. Dann nimmt man die Finalkoordinaten oder die Ergebnisse, errechnet den Standort der Dose, begibt sich dorthin und signiert das physikalische Logbuch. Kann man noch mehr erreichen? Selbstverständlich nicht. Es sei denn, jemand würde... Unsinn. Das schafft niemand, aber falls doch... Naja, ich weiß nicht, aber sollte tatsächlich jemand den Mumm haben, das zu tun, also gegen jede Regel und einfach nur, weil das könnte oder sie... Ja, das könnte die Macht erschüttern, aber was wäre, wenn jemand keine Kosten und Mühen scheuen würde und... Bedauerlicherweise reißt an dieser Stelle die Sehne des Spannungsbogens. Die Zeit der Reparatur überbrücke ich mit neuem Seemannsgarn über Jack und Andreas. Kapitel 6. Ein dicker alter Mann steht am Strand einer Insel. Normalerweise liegen hier Schiffe an Schiffen, die miteinander verbunden sind. An diesem Tag nicht, denn als Andreas in der Bucht eintraf, hatte er keine Mühe, seine Schaluppe auf den Strand zu setzen. Ein Strand, an dem sich in seiner Erinnerung ein Steg befinden sollte, an dessen Ende Seppo eine Strickleiter hinunterließe, um oben Neuankömmlinge auf ihre Gesinnung zu prüfen. An diesem Tag befindet sich auf dem Strand allerdings lediglich seine Schaluppe und er, nebst Nora, dem Papagei auf seiner Schulter. Der Hafen von Tesoro. Als hätte es ihn nie gegeben. Das erklärt wohl auch das fehlende Piratenschiff. Dass er sich auf der falschen Insel befinden könnte, kam ihm nicht in den Sinn, da er eben noch an Bach, Mozart und Tschaikowski vorbeigesegelt ist. 3 Inseln, die wie 3 Pistolenkugeln in Verlängerung von Tesoro letzterer vorgelagert sind. Nein, er ist hier definitiv richtig, aber alles andere ist anders. Andreas schaut sich im Licht der Morgensonne den Strand genauer an. Tatsächlich deutet nichts darauf hin, dass es hier jemals eine Bebauung gegeben hat. So setzt sich der alte, dicke Mann grübelnd auf einen Felsen. Tja, mein kleiner Freund, das kam unerwartet. Ah, Keks, antwortet der Papagei fragend. Nun, ich befürchte, wir haben derzeit ganz andere Probleme. Dass auf Puerto Partida keine Menschenseele war, hätte Gründe haben können, aber dass hier von einem Ort, wo noch vor wenigen Tagen Kalikos Kübelbier in Strömen floss, nichts mehr zu finden sein sollte, überstieg sein Verständnis. Andreas hatte keine Erklärung dafür und so wie er es sah, schien sein ganzes Vorhaben von einem auf den anderen Moment gescheitert. Nun ja, vielleicht nicht ganz, sofern sich die alte Voodoo-Hexe noch oder schon auf Tschaikowski befinden würde. »Na komm, kleiner Freund, wir müssen noch mal los und auf die Insel dort drüben übersetzen.« »Ark, übersetzen! Schiff!« plappert der Papagei ihm nach. »Nein, Nora, das ist eine Schaluppe und das nennt man Boot«, verbessert ihn der alte Mann. »Na, Schiff, Schiff«, erwidert Nora und flattert aufgeregt mit den Flügeln. »Was zum Geier«, setzt Andreas an, doch dann sieht er, was Nora so in Aufregung versetzt, denn zwischen Bach und Mozart schiebt sich ein Mast über die Kimm. Kapitel 7. Grün-schwarzes, verwittertes, mit Seepocken und Muscheln besetztes Holz breitet sich vor Jack aus. Ein farblich ebensolcher Mast ragt vor ihm in den jungen Morgenhimmel. Nasse Fetzen aus dunklem Segeltuch hängen in der leichten Brise flatternd von den Raaen und das stehende Gut scheint mehr als marode zu sein. Jack tritt hinaus auf das Deck. Trotz des desolaten Zustands macht der alte Dreimaster Fahrt. Mehr Fahrt als eigentlich zu erwarten wäre. Als Jack sich umschaut, sieht er Steuerbord voraus in einiger Entfernung drei Inseln. Das Schiff scheint sie als Ziel zu haben, doch von der Mannschaft ist nichts zu sehen. Er wendet sich um, mustert sein Umfeld und geht zum Heck des Schiffs. Auch hier ist keine Menschenseele. Als er die Treppe aufs Ruderdeck emporgestiegen ist, sieht er das gewaltige Steuerrad. Es ist nicht belegt und dennoch behält das Schiff einen schnurgeraden Kurs. Jack greift in die Speichen und dreht das Steuer. Willig folgt das Schiff, doch als er das Steuer loslässt, kehrt es auf seinen alten Kurs zurück. Verrückt, denkt er. Ich bin auf einem rotten Segelschiff aus der Zeit um 1600, welches sich ohne Segel und Mannschaft selbst steuert und ausschaut, als wäre es gerade vom Meeresgrund. Kennt ihr diese Momente, wenn euch klar wird, dass die einzig plausible, wenngleich vollkommen absurde Erklärung die einzig logische ist? Dieser Moment war jetzt und Jack dämmert, dass er gerade in einem Geisterschiff vom Meeresgrund aufgestiegen ist. Umgehend drängt sich die Frage auf, ob er tot sei, aber sein schmerzender Körper belehrt ihn eines Besseren. Als sei das nicht genug, schießen ihm hunderte Fragen durch den Kopf. Wie kam er auf das Schiff? Seit wann liegt es auf dem Meeresgrund? Weshalb taucht es gerade jetzt auf? Wieso war gerade in dem Raum, in dem er wach wurde, Atemluft oder befand sich das ganze Schiff in einer Blase auf dem Meeresgrund? Ein ganz komisches Gefühl steigt in ihm auf, belustigend, als obgleich ein irres Lachen aus ihm herausbräche, bevor er dem Irrsinn verfiele. Ah, Keks! Jack bleibt das Lachen im Halse stecken. Irritiert blickt er sich um und sein Blick bleibt auf einem Farbklecks auf der Lampe des Heckspiegels hängen. Es ist ein Papagei. Ah, Keks, Keks! Was? Nora will Keks, arg! Jack traut seinen Augen nicht. Die gesamte Situation ist zu absurd. Meeresgrund, Geisterschiff und ein keksverlangender Papagei ist klar. Selbstverständlich, das passiert Schiffbrüchigen, die mit Krabbenkuttern havarieren, dauernd. Jack, wach auf, sagt er mehr zu sich selbst als zu dem Vogel. Ich muss im Koma liegen, es kann gar nicht anders sein. Wahrscheinlich habe ich mir im Sturm den Schädel angeschlagen und jetzt liege ich hier im Koma. Da spürt man seinen Körper und träumt wirres Zeug. So muss es sein. Ganz einfach. Koma. Das erklärt's. Kapitel 8. Beim Dreizack des Poseidon. Ein Schiff! Andreas wartet eine Welle ab und schiebt, als sie sich zurückzieht, mit ihr die Schaluppe vom Strand. Dann schwingt er sich über die Bordwand und setzt Segel. Ein Schiff, kleiner Freund, da werden wir vielleicht Antworten bekommen. Jark, Antworten und Keks, plappert der Papagei und fliegt auf, geradewegs in Richtung des Schiffs. Nora hat schon einen guten Vorsprung, als Andreas den Windschatten der Bucht verlässt. Hier weht der Wind stärker und so nimmt das kleine Boot ordentlich Fahrt auf. Um die Geschwindigkeit halten zu können, muss sich der dicke alte Mann gar auf die Bordwand setzen, will er nicht kentern. Auch will er dem Vogel nicht zu viel Vorsprung lassen. Wer weiß schon, wer auf dem Schiff wartet, und irgendwie hat er den kleinen Kerl bereits liebgewonnen. Je näher er dem Schiff kommt, umso mehr kann er erkennen. Es handelt sich um eine der verbreiteten dreimastigen Galeonen, wie sie zu Hunderten auf den Weltmeeren zu finden sind. Nur die schwarze Farbe ist ungewöhnlich und offenbar war sie in einem Sturm, denn von den Segeln sind nur Fetzen übrig, die hektisch im Wind schlagen. Da drängt sich die Frage auf, warum sie so schnell ist. Auch müsste sie eigentlich gegen den Wind kreuzen, den er fast im Rücken hat. Das muss eine starke Strömung sein da draußen, aber an die kann sich der alte Seemann gar nicht erinnern. So geht er noch ein wenig höher an den Wind und auf Abfangkurs. Kurze Zeit später erreicht er das Schiff und lässt das Segel fahren. Andreas nutzt die verbleibenden Sekunden und greift sich den kleinen Anker der Schaluppe. Harr, harr, Gefahr! Mit einem dumpfen Schlag stößt sein kleines Boot kurz vor dem Fockmast gegen den dunklen, fast bedrohlich wirkenden Rumpf des Dreimasters. Der Pirat schwankt kurz, findet sein Gleichgewicht und wirft geübt den Anker, der in den Wanden des Großmastes hängen bleibt. Eilig zieht er die Ankerleine straff und beginnt aufzuentern. Und mit diesem bombensportlichen Unterfangen könnte diese Konserve enden, wenn ich euch nicht noch die Antwort schuldig wäre, welche Insel ich eingangs beschrieb. Einige von euch werden möglicherweise an Puerto Partida gedacht haben, andere gegebenenfalls an die Insel aus der Serie Lost. KRD Investigativ kommt nicht umhin, euch mitzuteilen, beides ist richtig. Mutmaßlich. Und mit dieser Bombensensation endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen Konserve 108 vom 23.09.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.